Das ist so eine Sache mit den Jahrestagen. Egal wie bedeutsam ein Ereignis für den Gang der Geschichte war, die mediale Relevanz ist davon abhängig, wie rund die Zahl der Jahre ist, die seitdem vergangen sind. Umso schlechter standen die Chancen für den 17. Juni in diesem 56. Jahr, zumal anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Maueröffnung und DDR-Untergang sowie 60 Jahren Grundgesetz bereits jetzt eine gewisse Übersättigung des Publikums mit Reminiszenzen droht. Da kam der Zufall gerade recht, der die Nachrichten samt Fernsehbilder von den Ereignissen im Iran an die Meldungen vom alljährlichen Grenzeniederlegen in Berlin rückte. Ohne falsche Analogien darauf beschwören zu wollen, es ging damals in Ost-Berlin wie heute in Teheran um den Widerstand gegen ein undemokratisches System, um mutige Menschen, die an einem bestimmten Punkte nicht mehr bereit waren, jede Willkür eines die Menschenrechte verachtenden Systems hinzunehmen, auch wenn dieses sich durch vermeintlich höhere Werte legitimiert fühlt. Historische, kulturelle und weltpolitische Gegebenheiten sind sonst nicht miteinander zu vergleichen, und wir wollen hoffen, dass das auch für das Resultat gilt. Aber vielleicht hat die zufällige Nähe von Gegenwart und Geschichte dem einen oder anderen vor Augen geführt, wie unsinnig der Streit darüber ist, ob die DDR tatsächlich ein Unrechtsstaat war. Von der blutigen Niederschlagung des 17. Juni mit Hilfe der Roten Armee über die Verfolgung politischer Gegner und Abweichler im Großen wie im Kleinen bis hin zur Mauer mit Schießbefehl und Selbstschussanlagen. Dies war ein Staat, in dem letztlich die Willkür der SED und ihres Apparats samt Stasi herrschte. Was nicht gegen die Erinnerung derjenigen spricht, die in der DDR halbwegs glücklich und zufrieden waren, weil sie es vermeiden konnten, mit der Staatsmacht in Konflikt zu geraten. Auch weil sie vielleicht davon überzeugt waren, dass in ihrem Staat größere soziale Gerechtigkeit herrschte als im Westen. Und wer hier in viel größerer Freiheit aufgewachsen ist, sollte zurückhaltend sein mit der Beurteilung dessen, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben.